Meine Lieben, ich grüße euch sehr herzlich. Wir haben hier im Radio schon angefangen, eine Viertelstunde ungefähr. Jetzt begrüße ich euch, die Fernsehzuschauer. Willkommen bei Domia, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Abend, wie immer, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine freie Talk Radio Show. Und das heißt ja, ihr kennt es ja, wie ihr alle diese Sendung auch kennt, dass ihr hier bei mir ganz einfach anrufen könnt, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0180-5678-111. Und die Faxnummer 0180-5678-110. Es geht jetzt weiter und für euch, ihr Fernsehmenschen draußen im Lande, los mit Uwe, 29 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Uwe, ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Dein Thema. Mein Thema, ich habe es mal so umfasst, extreme Sexformen eines Ewigsingers. Hört sich sehr spannend an. Ja, wie Harald Schmidt. Es gab mal so einen Teil bei Harald Schmidt, da hat er mal gezeigt, wie so ein Single wohl Sex machen würde, wenn er nie eine Frau hätte oder so. Wie machst du's? Frauenkleider anziehen würde und so masturbieren tut, ne? Also jetzt bin ich ja völlig gespannt, wie du es denn. Also du bist ein ewiger Single erstmal. Ja, ich bin 29 und bin viel zu schüchtern, Mädel anzusprechen. Und dann habe ich natürlich eine andere Eigenart für mich herausgefunden. Ich bitte den ewigen Single ein bisschen klarer und näher an den Telefonhörer zu gehen. Ja, hörst du mich jetzt besser? Ja, es ist schon ganz schön. Gut. So, ewiger Single, wie viele Jahre? Keine Frau gehabt? Noch nie, also wie, noch nie? 29? Noch gar nicht, niemals mit einer Frau geschlafen? Nein, noch null, nicht ganz kalt. Kein Küsschen? Kein Küsschen. Kein Händchen halten? Nein, kein Händchen halten. Aber du wirkst doch so vital. Ja, weil ich habe ja auch meinen Ausgleich. So, jetzt bin ich gespannt. Leg mal los. Im Jahr kommt das mal alle viermal vor. Viermal? Im Jahr kommt das vor. Ja. Dann klickt in meinem Gehirn was aus. Ja. Und dann bin ich ein anderer Mensch. Zum Beispiel, du kennst ja Duschgeltuben, nicht? Wenn die leer sind, kann man die auch mit heißem Wasser ausfüllen, ja, mit Wasser voll machen. Ja. Und dann habe ich einen erregierten Penis zum Beispiel. Und dann stelle ich mir vor, ich wäre eine Frau und ich spritze mir das Zeug also in der Harnleiter rein. Also auf dem umgekehrten Wege rein. In den Harnleiter spritzt du dir das Wasser? Manchmal bis zu einem Liter kann sein. Also dann ziehe ich mir das richtig das Ding voll rein. Brennt das nicht? Das brennt nicht, nein. Da sind doch Rückstände von... Irgendwo auch ein geiles Gefühl. Das ist nur eine Art, nicht? Zum Beispiel, ich bin auch Nichtraucher. Ja. Dann kaufe ich mir ein Paket Zigaretten, ne? Ja. Und dann ziehe ich mir 20 Zigaretten, aber ey, direkt, ich bin Nichtraucher. Ich kann nicht mal den Rauch ertragen, ne? Hm. Aber wenn ich in so einer, wenn ich so diesen Klick habe, ne, diesen Tick weg habe mal, ne? Hm. Dann kann ich die 20 Zigaretten in 15 Minuten mir voll auf Lunge reinziehen, ne? Ja, und dann? Das ist natürlich ekelerregend, ne? Was hat das mit Sex zu tun? Ja, weil ich sexuell artig nicht so aus, ich stelle mir vor, ich werde vergewaltigt. Und einer zwingt mich, ich muss die Dinger rauchen. Die und dann gibt's extreme Sexformen und dann so kann ich mich dann abreagieren, weil ich ja nie eine Frau habe oder nie haben werde. Weiß ich auch, ich werde nie eine Frau haben. Wie bist du denn drauf, Mensch? Ja, wenn also ich halt, stopp. Selber dabei sehen könnte, ne? Uwe. Würde ich mich kaputt lachen. Ja, ich finde das vielleicht gar nicht mal so zum Lachen. Also jetzt hast du zwei Beispiele genannt mit der leeren Dusche. Noch viel extremere Sachen. Ja, bitte. Ja, zum Beispiel eine Häkelnadel. Kennst du ja, wie lang die Dinger sind, ne? Ja. Habe ich 14 schon gemacht. Die habe ich mir auch in der Harnleiter von oben reingesteckt, bis zum Anschlag. Natürlich, was ist passiert? Harnleiterdefekt, ne? Also durchlöchert. Ein Loch. Und dann wieder rausgezogen und hat natürlich gespritzt. Blut, wie geht's nicht mehr, nicht? Und da habe ich Glück gehabt. Das hat von alleine wieder geheilt. Das war einen Tag lang schlecht und dann war es wieder gut. Da hatte ich selber Glück gehabt. So, jetzt bitte noch ein Beispiel und dann werde ich dir mal was sagen. Zum Beispiel ein Tacker. Kennst du für Papier? Was? Metall, so Metalltacker. Tacker, ja. Ja, genau. Mhm. Das im Hoden sich so Metalltacker reinmachen oder im Ohrläppchen und das tut natürlich extrem weh. Muss der Forscher, dann muss der richtig zusammengemacht werden, dass die Haken wieder auf einmal durchkommen und sich zusammenbiegen. Ja. Solche extremsten Sachen. Jetzt sag mir mal bitte, wie es kommt, versuch mir mal ernsthaft da eine Antwort drauf zu geben, dass du noch keine Frau hattest bisher. Ja, weil ich schüchtern bin. Das ist ganz einfach, weil ich schüchtern bin. Aber das, diese Art, damit reagiere ich mich ab. Mhm. Dass ich nicht ausflippe, dass ich nicht abwandere ins Ehrenhaus oder so. Mhm. Hast du denn Versuche unternommen, mal Frauen kennenzulernen? Bist du denn überhaupt... Ich habe es schon mal versucht, eine Diskothek, wobei ich kein Disco-Typ bin. Ich war mal viermal in der Disco in meinem Dorf und das... Hat auch nicht geklappt, da ein Mädel mal angesprochen, hallo gesagt, aber ist da ganz normales Gespräch nur geführt und nichts, war auch nichts Erotisches, war gar nichts. Mhm. Ja gut, wenn es viermal nicht klappt, vielleicht klappt es beim 40. Mal, wenn du das weiter versuchst. Na, das ich habe dafür, glaube ich, den Nerv nicht und ich glaube auch, bist du denn sicher? Liebe nicht, glaube ich nicht. Was? Dass es sowas das? Gibt. du glaubst nicht dran, dass es Liebe gibt. Nee, glaube ich nicht. Glaub ich nicht. Aber offensichtlich gibt es für dich Sexualität, sonst würdest du solche abartigen Dinge da nicht tun. Ich klicke das mal viermal im Jahr irgendwann mal aus. Ich kann nicht sagen, wann es ausklickt. Mhm. Und dann tut sich mein Geist und meine Seele so abreagieren, in diesen extremsten Formen. Finde ich ganz so krass. Brennding, anbrennen, irgendwas Haut oder so Teile und so. Uwe, ich finde das nicht witzig. Ich finde das witzig, weil ich glaube, wenn ich mich selber dabei sehen könnte, ne, würde ich mich kaputt lachen, wenn Nein. ich den Penis abbinden würde und ja, dann auf, ich, den Penis stecken würde und ja, so ja. extremsten Sachen. Also ich finde es insofern nicht witzig, weil es dir letztendlich dabei nicht gut geht, weil du ein völlig einsamer Mensch bist. Und du. Ja, aber du weißt doch, es gibt doch diesen Spruch, wer sich an der Einsamkeit ergötzt, ist entweder ein Gott oder ein wildes Tier. Also du bist ein wildes Tier oder ein Gott. Toll. Nein, Gott bin ich nicht, Gott bewahre. Nein, das bin ich nicht. Warum bist ich du denn, bin das wilde Tier. Warum bist du denn noch nie mal zu einer Prostituierten gegangen zum Beispiel? Nein, das finde ich ekelhaft, erregend. Nein, tut mir leid. Sowas mache ich nicht. Diese Frauen tun mir irgendwo leid. Also du tust mir... Ich kann das nicht machen. Du tust mir eher leid, wenn du da eine Häkel... Nein, ich finde das eine Straftat. Ich finde, ein Mann, der zu einer Prostituierten geht, das ist eine Straftat. Ach, das ist doch völliger Unsinn. Es ist eine Straftat. Nein, tut mir leid. Es ist eine Straftat. Für mich ist es eine Straftat. Ja, das finde ich völlig ein Quatsch, aber darüber wollen wir jetzt gar nicht weiter unterhalten. Ja, ich finde das ja auch Uwe, ein anderes Thema. Ja, das ist wirklich ein anderes Thema. Also ich kann dir das nur widerspiegeln, was ich jetzt an Meinung zu dem habe, was du mir gerade vorgetragen hast. Ich bin, das weißt du auch wahrscheinlich, wenn du diese Sendung kennst, allen möglichen Facetten von abgefahrener Sexualität offen, ja, wenn zwei Leute beteiligt sind und beide haben Spaß dran und wenn der Einzelne sich nicht schadet damit. Ja, ich habe den Eindruck, dass du dir sehr wohl seelisch und unter Umständen irgendwann auch körperlich sehr groß schaden wirst. Und ich kann dir das nicht... Man lebt doch nicht ewig. Junge, lass mich das nochmal ausreden. Ja, ja. Ich will dir jetzt nicht da groß was aufschwatzen. Ich sag dir nur meine Meinung. Die wolltest du wahrscheinlich auch hören, sonst hättest du gar nicht angerufen. Ja, ja, ich finde, dass du wirklich ein Fall bist, der sich mal mit einem Psychologen unterhalten sollte, über sich selbst. Du bist fast 30 Jahre alt und hast ein abnormes Körper- und Sexualverhalten, finde ich. Ja, das kommt aber nur ganz selten vor, nicht? Ja, ist ja egal. Du bist ein ganz normaler, braver Mitbürger in unserer Gesellschaft. Vielleicht, Uwe, vielleicht ging es dir noch viel besser, wenn du da dich selbst knacken könntest und vielleicht auch mal einen tollen Sex mit einer Frau hättest. Nee, ich hätte, glaube ich, panische Angst davor. Ja, siehst du, vielleicht kann man... Panische Angst, das ist so wie, ob ich Zyankali schlucken müsste oder auf einen elektrischen Stuhl. Nee, aber, das geht nicht. Uwe, nicht. Uwe, das ist doch schon das psychologische Problem. Warum hast du so panische Angst? Ich habe auch mal Sehnsucht gehabt zu Frauen, das gebe ich auch offen zu. Ja, aber du musst doch... Bis 26, aber es klingt jetzt ab, Uwe, diese panische, lass mich das sagen, diese panische Angst muss ja irgendwo herkommen. Und das wäre vielleicht ein Punkt, den du mit einem Psychologen zusammen klären könntest. Glaube ich nicht, nein, da gibt es nichts zu klären. Ich habe es mal versucht mit einem Psychologen, aber das bringt nichts, nein, ich glaube nicht dran. Also, ich bin eine verlorene Seele in der Hinsicht. Nein, niemand ist eine verlorene Seele. Ich bemitleide mich ja auch nicht. Ich bin ja froh, wie ich lebe. Ja. Also, wie gesagt, ich will dir das nicht aufschwatzen. Und ohne, dass du das selbst willst, kannst du sowieso nichts verändern in deinem Leben. Wenn du für dich jetzt so vehement sagst, mir macht es Spaß, mir ab und zu Häkelnadeln in den Penis zu schieben, dann ist es dein Ding. Niemand kann dich mit Gewalt zu einem Psychiater bringen. Nein, wenn ich die Sachen mache, glaube ich, dann könnte man mich wirklich einweisen in diesen Stunden da. Wie lebst du? Ein anderer Mensch, aber... Darf ich dich fragen, wie du so lebst? Was machst du sonst in deinem Leben? Ich arbeite normal, wie jeder Bürger auch. Meine 8 Stunden. Was arbeitest du? Das möchte ich lieber nicht sagen. Okay. Aber einen ganz normalen Beruf hast du? Einen ganz normalen Beruf. Lebst du alleine oder mit... Ich lebe allein. Ich habe jetzt endlich eine Eigentumswohnung, habe ich mir gekauft. Mhm. Und jetzt bin ich nur schon alleine hier und dann... Jetzt muss ich dich aber noch fragen, du sagst, diese extremen Dinge passieren 4-mal ungefähr im Jahr. Das ist unterschiedlich. Ja, sagen wir 5-mal, ist ja egal. 6-mal. Ist egal, ja. Gibt es denn zwischendurch ganz normale Onanie-Phasen bei dir? Das gibt es auch, das gibt es auch. Sagen wir mal, wenn ich mal hart gearbeitet habe oder so. Mhm. Aber das geht auch mit dem Stuhlgang alles normal weg dann. Es gibt mit dem Stuhlgang dann. Ja, das ist dann so nebenbei Sache, weißt du? Das ist zum Druck so, ablassen. Ja, das muss ja auch mal geben. Was stellst du dir denn dann beim Masturbieren vor? Ich den Druck ablassen, das stelle ich mir vor, sonst gar nicht. Das ist, also, du hast keine Bilder von nackten Frauen vor dir oder von irgendwelchen Waschgeldosen oder. nein, das noch nicht. Nein, das noch nicht. Waschgeldosen bestimmt nicht, nein. Das nicht. Ich werde dir natürlich jetzt nicht anbieten, nachdem, wie du hier so aufgetreten bist, mit meiner Psychologin zu reden. Das willst du wahrscheinlich überhaupt nicht. Nein, das muss nicht sein. Nein. Ja, ich würde es ja gerne. Es würde mir auch irgendwo mehr wehtun, weißt du, wenn jetzt die Frau mir erklären würde, ich hätte was Abnormes, ich würde mir schaden damit. die Einsamkeit wäre nicht gut. Ich finde, Einsamkeit ist gut. Ich muss mich damit selber, ich bin mein eigener Psychologe, ich muss mich damit selber zurechtfinden. Ich muss sagen, ganz knallhart zu mir selber, Uwe, du wirst nie eine Frau haben. Uwe, du wirst nie Sexualverkehr haben. Scheiße. Uwe, du wirst noch die weiteren 70 Jahre einsam bleiben. Und das kann ich nicht so verstehen, dass man ich das akzeptiert. Ich muss es aber verstehen. Aber du musst mir jeden Tag sagen. Warum tust du denn nichts dagegen? Warum akzeptierst du denn das so für dein Leben? Du bist noch so jung. Ich bin fast an die 30. Ja, und? Na und? Da liegen vielleicht noch 50, 60 Jahre vor dir. Nein, es ist vorbei. Finde ich, mir das kommt die Gänsehaut, mir kommt die Gänsehaut, wenn jemand mit 30 Jahren sich so schon aufgegeben hat. Ich habe mich nicht aufgegeben. Doch, du hast ich sehe nur die Realität. Ja, wie sieht die denn aus? Die Realität ist, dass ich womit bis 60 arbeiten werde, ganz brav. Und dann, was weiß ich, mir ein bisschen Geld zusammengespart habe und dann, ich bin auch Extremsportler, ne? Ich mache auch 400 Kilometer mit meinem Fahrrad in 24 Uwe, Stunden und ich so glaube, dass ganz, weil das ganz gravierend, das was ganz gravierendes in deinem Geist, in deiner Psyche nicht in Ordnung ist und du dich mit Händen und Füßen dagegen wehrst, dieses aufzukratzen, weil du Angst hast, was dann alles da herauskommen könnte. Ich schwöre, dass es so ist. Ich habe es aber versiegelt. Ich habe es jetzt versiegelt. Mhm. Ich will es ja auch nicht mal aufbrechen. Es ist klar, dass ich sowas habe. Okay, jetzt haben wir das alles, wir haben uns ausgetauscht, unsere Meinung. Ich muss das auch so respektieren, wenn du das jetzt so klar sagst. Ich wollte auch nur andere Jugendliche damit auch warnen. Die sollen sich ein Mädel suchen, die sollen, was weiß ich, wenn eine Prostituierte das, sollen das machen. Ich wollte nur andere Jugendlichen vorwarnen, solche Sachen zu machen. Es ist auch für die Gesundheit schlecht, das weiß ich. Jetzt sagst du im Prinzip dasselbe, was ich gerade auch gesagt habe. Ja, genau, aber davon möchte ich auch jetzt andere Jugendliche warnen. Mhm. Jungs, macht das nicht. Reißt euch zusammen, sucht euch ein Mädel, aber macht es nicht so extrem, wie ich es gemacht habe. Man kommt nicht weiter, man kommt in eine Sackgasse. Und darum sage ich anderen Jugendlichen, Leute, ich weiß, es hören auch jüngere Leute zu bei dir. Ist alles klar, aber ich sage das jetzt noch einmal. Du sagst selbst von dir, dass du in eine Sackgasse geraten bist. Und ich sage zu dir, dass du nicht in dieser Sackgasse bleiben musst, wenn du Hilfe von außen in Anspruch nehmen würdest. Aber ich sage es nochmal. Das kann ich eben. Du kannst es nicht. Vielleicht bin ich noch nicht reif dazu, aber... Nein, ich habe mich auch irgendwie damit auch abgefunden. Jetzt beenden wir das Gespräch. Ja, okay. Alles ist gesagt, was zu sagen notwendig ist jetzt. Alles klar. Ich wünsche dir, wie auch immer du dein Leben weiter gestaltest, natürlich von Herzen alles Gute. Das habe ich sowieso. Ich bin immer ein gut gelaunter Mensch. Versuche es jedenfalls. Uwe, mach's gut. Okay, tschüss. Tschüss. Mensch, Mann, Mann, Mann, Mann. Anna, 16 Jahre. Ja. Hallo? Jetzt atmen wir mal durch, ihr beiden. Bitte? Und ich sag, jetzt atmen wir beide mal durch. Ja. Und kommen zu dir. Anna, 16 Jahre. Was ist denn dein Thema? Mein Beef, also mein Freund, der ist bi. Ja, und das Problem ist, er steht ziemlich auf meinem Bruder. Wie alt ist dein Bruder? 16 auch. Mhm. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Nicht lange, erst 4 Monate. Das ist wirklich nicht lange. Und seit wann weißt du oder hast du bemerkt, dass dein Freund auch auf deinem Bruder steht? Schon als wir uns kennengelernt haben, hat er mir das schon gesagt. Ach, er hat es dir gesagt sogar? Ja. Mhm. Also er hat mir auch gesagt, dass er sich niemals eine Beziehung mit einer Frau vorstellen könnte. Und so. Hat er dir am Anfang gesagt? Ja, und wieso aber hast du dich dann irgendwie erledigt. Wieso hast du dich dann überhaupt auf ihn eingelassen? Das war dann eine klare Aussage von ihm. Weil ich mir gedacht habe, vielleicht ist er doch noch eine Chance. Also du hast das mir forciert. Ja, also ich fand ihn, also schon das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, fand ich ihn schon total klasse. Künstler halt. Er ist Künstler oder ja. Was macht er denn? Malt er? Nein, er will Visagist werden und er tanzt. Aha. Aber der Freund ist auch 16, ne? Oder ist der ein bisschen älter? Nee, der ist 19. Der ist 19, der Bruder ist 16, du bist auch 16. Mhm. Also wir Ihr Lieben, was ihr alles immer so anstellt. Ja. Jetzt liegt das Kind im Brunnen fast. Mhm. Wie waren denn die letzten 4 Monate? War das für dich eine schöne Zeit oder hing das doch alles so, hing Schatten über euch? Ja, also, er hat das eigentlich nicht so ganz bemerkt. Er fand, dass es lief, er dachte immer, es lief ganz toll und sowieso und ich habe mich dabei eigentlich ziemlich scheiße gefühlt. Habt ihr guten Sex miteinander? Geschlafen haben wir noch nicht miteinander. Ihr habt noch gar nicht miteinander geschlafen? Nee, also ich habe auch immer die Angst, weil er macht ja auch weiter mit anderen Männern. Er will mit ihnen keine Beziehung eingehen, er will nur ficken und... Und er hat jetzt neben dir auch andere Männerbeziehungen? Ja, ja. Sexbeziehungen? Ja, und... Und hat er denn deinen Bruder schon so richtig angebaggert? Ja, ja. Und macht der Bruder mit? Ja, und der sieht das alles als einen süßen Spaß. Also der nimmt mich nicht ernst und der nimmt ihn nicht ernst. Dein Bruder nimmt dich nicht ernst und den, ja, deinen Freund nicht ernst. Wenn ich ihm sage, er soll das auch bitte lassen, also er soll nicht darauf eingehen. Also dein Freund, dein Bruder geht mit deinem Freund in die Kiste? Nein. Das nicht? Nein, mhm, aber mein Freund, der spielt so gerne, also mit ihm so wortmäßig, mhm, ja. Mhm. Und mein Bruder macht das halt gerne mit. Jetzt sag mir mal bitte, du bist 4 Monate mit dem zusammen. Ja. Ihr habt noch nicht miteinander geschlafen. Es, mhm, gab noch keine Sex, auch keine erotischen. Doch, natürlich. Wie weit ging es denn? Soll man das sagen? Hatte, ja, Petting? Petting schon. Ja. Also ihr lagt schon mal nackt nebeneinander und habt auch, ja, nicht rumgespielt. Das gab es dann doch schon. Ja, ja. Aber er hat nebenher Männerbeziehungen. Ja. Kann es sein, ich habe gerade so den Eindruck, dass die Anna ihn toll findet, ihn ganz bewundert vielleicht, ist auch was älter und ist Künstler, sagst du, mhm, und dass du irgendwie auch den Ehrgeiz hast oder hattest, ihn rumzukriegen auf deine Seite? Nein, also doch, eigentlich schon, aber weil ich ihn liebe und nicht, weil ich ihn einfach, sondern weil er auch eigentlich einen netten Charakter hat. Nicht, naja, nur, gut, weil er, mhm, wegen seinem Alter und wegen seinem Künstlerdasein interessant ist. Mhm. Aber es wäre schon auch ein guter Erfolg für dich, wenn er sich ganz für dich entscheiden würde, ne? Ja. Mhm. Habt ihr denn in den letzten Monaten auch oft darüber gesprochen? Ja, also ich habe versucht, immer ihm das irgendwie klar zu machen, mhm, aber er peilt das irgendwie nicht. Er sagt, das ist, du musst dir das so vorstellen, mit Männern schlafen, das ist wie Mensch ärgere dich nicht spielen. Also das ist total abartig, total bescheuert. Sagst du? So. Ja, sage ich. Ja. Mit Männern zu schlafen ist total bescheuert, findest du? Nein, aber einfach, wenn man eine Beziehung führt und dann noch, vor allem, wenn man sich immer AIDS holen kann überall. Mhm. Pass mal auf, Anna, ich habe wirklich den Eindruck, dass du den da reinziehst. Der hat ja von Anfang an Klartext gesprochen, zu dir gesprochen. Und hat zu dir gesagt, ich kann mir keine Beziehung vorstellen. Und er ist ja offen zu dir und sagt, er hat auch andere Männerbeziehungen. Eigentlich müsstest du die Konsequenz daraus ziehen und sagen, nee, Junge, also so läuft das nicht. Ja, stimmt. Nach 4 Monaten muss man auch schon miteinander richtig geschlafen haben, finde ich. Ja. Und nach 4 Monaten. Ja, ich bin auch Jungfrau, das muss man dazu noch sagen. Ja. Also ich will mir das doch schon aufheben. Ja, und wenn er, was ist denn das für eine Liebe? Was ist das für ein Anfang für eine Liebe, wenn dein Freund nebenher, ich sage so, wie du es gerade gesagt hast, Fick-Beziehungen noch zu anderen Männern nebenher hat? Ja. Das ist kein guter Start für eine tolle Liebe. Ich würde sagen, dass die Finger von dem, wenn du den toll findest, versuch deine Freundschaft zu dem aufzubauen, wenn du das kannst. Wenn du das nicht kannst, dann lass die Finger ganz von dem und geh auf Distanz. Hm. Ja, es hört sich nicht gut an. Es hört sich an, als sei der junge Mann doch viel mehr schwul als denn heterosexuell. Und der ist bestimmt nicht ambitioniert, mit dir eine richtig klassische Beziehung, wie du es gerne möchtest, einzugehen. Hm. Ja, meine Freundin, die ist auch hier. Hm. Und also, sie meint, ich gehe daran kaputt. Mhm. Und ja, aber es ist ja auch eine ständige Demütigung, ja, für dich. Du weißt, mein Freund heute Abend ist da und da und der hat Sex mit anderen Männern. Na toll, na, ja, toll. Gibst du mir deine Freundin mal ganz kurz? Ja. Wie heißt die? Ja, hi. Du bist die Freundin von Anna. Ja. Wie heißt du denn? Ich bin Simone. Simone, wie schätzt du den Fall denn ein, Simone? Ja, also ich finde es ziemlich bescheuert im Grunde, weil sie geht kaputt und sie weiß es. Ich habe gerade Anna geraten, ich weiß nicht, ob du es mitgehört hast. Ja, ich habe es gesehen. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich trennen von dem Typ. Ja, das finde ich auch, das sage ich ihr auch schon alles. Und alle Freunde sonst, die das, mhm, so mitkriegen, so objektiv eben, mhm, sagen es auch. Und, mhm, sie will es irgendwie nicht wahrhaben, weil sie ihn eben irgendwie liebt. Und weil immer irgendwie, ja, aber irgendwie kommt es wieder, ich weiß es nicht. Mhm. Aber man muss eben auch erkennen, zur Liebe, zur wirklichen Liebe gehören 2 Leute, ne? Ja. Und wenn man nicht in der Weise wieder geliebt wird, wie man liebt, muss man irgendwann die Konsequenz ziehen. Sonst, ja, geht man daran selbst zugrunde. Und man macht sich auch lächerlich. Ja, ich sehe es auch. Und seit dieser Zeit ist sie eigentlich nur noch schlecht gelaunt. Mhm. Sie macht sich dauernd darüber Gedanken und sie ist überhaupt nicht mehr die Alte. Mhm. Sie ist total, sie zieht so eine Fresse, wenn sie durch, mhm, die Gegend zieht. Mhm. Und sie denkt überhaupt nicht mehr daran, vielleicht irgendjemand anderen netten kennenzulernen, mit dem sie dann auch eine gute Beziehung irgendwie aufbauen sie kann. Sie ist völlig blockiert auch durch ihn, ne? Ja, durch und weil er eben diese offene Beziehung hat, also ich finde, sie ist viel zu jung, mit, mhm, 16 sowas mit sich machen, mhm, zu lassen. Ich, mhm, denke, das machen vielleicht irgendwann ältere Leute, die schon ewig zusammenleben, mhm, um vielleicht wieder ein bisschen Pep in die Beziehung zu kriegen, aber ich finde, sie hat das nicht nötig als 16-Jährige. Also ich finde, du hast eine tolle Einstellung. Und vielleicht wirkt's ja. Du als beste Freundin sagst das zu deiner Freundin, sagst es zu Anna und ich habe es ihr jetzt als ganz Fremde auch gesagt. Vielleicht, ja, das ist sehr gut, hat das ja eine Wirkung, ne? Ja. Hoffen wir das mal. Du grüßt mir die Anna nochmal herzlich. Mach ich. Und ich verabschiede mich jetzt auch von dir. Ja, vielen Dank. Tschüss, Simone. Tschüss. 1.35 Uhr und 25 Sekunden. Und jetzt machen wir Pause. Und 30 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht könnt ihr ganz einfach hier anrufen und euch mit mir unterhalten über was auch immer, was euch interessiert. Telefonnummer 0180-5678-111. Und ich möchte euch heute schon sagen, wie unser Thema morgen heißt. Das Thema morgen heißt Testamente. Erzählt mir, ob ihr schon ein Testament gemacht habt und wer da gut wegkommt, wer da schlecht wegkommt. Und was ihr schon alles geerbt habt, vielleicht ganz zufällig geerbt habt oder ohne, dass ihr irgendwelche Ahnungen habt, vielleicht der berühmte Onkel aus Amerika, was man immer so hört, vielleicht gibt's das ja auch. Oder vielleicht seid ihr auch enttäuscht worden, dass ihr die Hoffnung hattet, irgendwas ganz Tolles zu erben, aber das hat dann nicht geklappt. Also morgen heißt unser Thema Testamente. Heute heißt unser Thema allgemein, das heißt, ihr könnt hier anrufen zu jedem Thema. 0180-5678-111. Und weiter geht es mit zwei Jungs. Der eine heißt Thomas, der ist 18. Jo. Und da ist auch irgendwo noch ein Stefan, der ist 19. Hallo. Habt ihr so ein Twin-Telefon? Nein, wir haben zwei Telefone. Also ich kann jetzt mit euch beiden gleichzeitig reden. Genau. Das ist sehr schön. Ihr lieben beiden, was ist das Thema? Ja, eine Dreiecksbeziehung. Eine Dreiecksbeziehung? Ja. Ja, erzählt mal, genau. Ja, also noch das Mädchen, also nicht drei Jungs, sondern... eigentlich bin ich hetero und... Du bist jetzt Thomas, ne? Genau. Mhm. Ja, und halt sie eigentlich auch, also, ja, Biene ist das. Biene heißt die dritte im Bunde? Ja. Mhm. Die ist auch heterosexuell, eigentlich, sagst du? Du bist eigentlich auch heterosexuell? Ja. Ja, und da gibt's aber noch einen Stefan. Ja, ja. Der ist halt etwas von beiden Seiten, also bi. Der ist bisexuell, ja. Und deshalb, also das ist auch eigentlich ein kleines Problem. Jetzt zur Klärung. Biene und Thomas, das ist ein Pärchen eigentlich. Ja, wir drei eigentlich. Habt ihr euch denn auch gleichzeitig kennengelernt oder gab es schon so ein Urpärchen? Nee, gleichzeitig. Gleichzeitig kennengelernt? Ja, durch noch eine andere Freundin, die hat sie dann mal mitgebracht. Und seid ihr, würdest du sagen oder würdet ihr sagen, dass ihr drei zusammen seid? So richtig ein Dreierpaar? Ja, das ist halt ein bisschen schwierig, weil, also, ich würde mich als hetero bezeichnen, mhm. also auf keinen Fall schwul, mhm. aber so wir drei, das, also wir machen alles zusammen und da ist auch keine Eifersucht oder so. Mhm. Und, ja, ich weiß nicht, dann halt Biene, die wird dann halt gern mit uns beiden auch mal ins Bett gehen. Also im Bett wart ihr drei noch nicht zusammen? Nee, da bin ich nicht so ganz überzeugt von. Mhm. Thomas, nee, Stefan wollte ich jetzt fragen. Ja. Ich muss jetzt mal ein bisschen an die Stimme mich gewöhnen, damit ich euch auseinanderhalten kann. Mhm. Wie lange seid ihr jetzt zusammen, ihr drei schon? Nur 2 bis 3 Monate sind das jetzt. Und läuft denn Sex zwischen Thomas und Biene? Ja, klar. Das ja. Und du bist so... Also, ich bin so mehr dazwischen. Also, ich bin... Schläfst ich mag beide sehr gerne. Ja. Schläfst du denn mit Biene auch? Ja. Das ja. Ja. Und wenn du weißt, dass Biene mit Thomas zusammen ist und die beiden Sex haben, bist du nicht eifersüchtig? Ne, auf keinen Fall, weil ich halt Thomas ja auch sehr gerne mag und, Und ich kann gar nicht eifersüchtig auf ihn sein. Ja. Und Thomas, wie ist es bei dir, wenn du weißt, dass deine Freundin mit deinem Freund schläft, bist du dann eifersüchtig? Nee, also... Auch nicht. In dem Moment, ja, vielleicht ein bisschen, wenn ich vielleicht dann auch ganz gerne mal würde, aber... Mhm. Ich weiß ja, dass dann bin ich halt das nächste Mal dran, also so ein bisschen. Also du kriegst das auch noch ab, dann, was dir zusteht. Stefan, würdest du denn sagen, dass du Thomas sehr lieb hast? Ja, also auf jeden Fall. Deswegen, also ich bin aber so hin und her gerissen. Also Biene mag ich auch sehr gern. Mhm. Und du könntest... Ich kann nicht sagen, dass ich schwul bin, also... Nee, aber du hast erotische Gefühle auch für Männer. Auf jeden Fall, ja. Hast du denn schon Erfahrungen mit Männern gemacht? Nein. Nee, das ist das erste Mal jetzt. Und dir wäre es durchaus vorstellbar und nicht ekelhaft, auch mit Thomas Sex zu haben. Nee, fände ich sehr schön. Ja. Lieber mit ihm alleine oder in der Dreierkombination? In der Dreierkombination würde ich sagen. Ja. Biene mag ich halt auch super gern. Mhm. Thomas, wie würdest du denn deine Gefühle zu Stefan bezeichnen? Ja, das ist halt also keine Liebe, aber das ist halt auch mehr als eine gute Freundschaft. Mhm. Also so dazwischen würde ich das... Oder würdest du vielleicht sogar so weit gehen, dass du ihn schon liebst, aber nur platonisch? Ja, das will ich schon sagen, ja. Mhm. Jetzt habt ihr aber ein dickes Problem, ihr drei. Ja, vor allen Dingen, weil die beiden halt auch zu dritt ganz gerne mal ins Bett gehen würden und ich weiß nicht, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Jetzt ist ja natürlich die Frage, was ist denn mit Biene? Biene ist nicht da im Moment, ne? Doch, die ist da, aber die ist gerade nicht im Zimmer. Ah, wie schade. Wen mag die Biene denn am liebsten, wisst ihr das? Ja, so wie sie sagt, beide. Beide. Und Biene würde auch gerne mit euch beiden Jungs mal... Ja klar, sie hat das auch vorgeschlagen. Ja. Thomas, ich bin jetzt geneigt zu dir zu sagen, versuch es doch mal. Ja. Versuch es doch mal in dem Rahmen, was für dich möglich ist. Du musst ja nicht gleich den super schwulen Sex mit deinem Freund haben, mit Stefan. Es wäre vielleicht schon schön, wenn ihr einfach mal zu dritt Zärtlichkeiten austauscht und du dich natürlich mehr konzentrierst auf Biene, vielleicht auch durchaus passiv bist und lässt dich einfach mal ein bisschen streicheln von deinem Freund. Du musst ja nicht gleich richtig loslegen, aber versuch doch mal einfach so ein bisschen dich auszutesten. Du bist ja noch sehr jung, vielleicht hast du ja auch eine kleine bisexuelle Ader, die da aktiviert werden kann. Du musst ja nicht gleich schwul werden dadurch, oder? Weißt du, ich versuche nur, das ist so eine schöne Sache, wenn drei Leute, das ist schön und sehr selten, dass drei Leute sich so gerne haben, wie ihr das jetzt beschrieben habt. Testet euch doch mal, geht doch mal so an den Rand dessen, was möglich ist. Im Moment stellst du dir das ja, Thomas, alles nur so im Kopf vor, ne? Und denkst, es geht überhaupt nicht. Ja, aber ja, die beiden haben halt auch vorgeschlagen, mal so einen romantischen Abend so zu machen, aber ja, ich weiß nicht, also irgendwie, ich kann es mir nicht vorstellen, so noch mit einem Mann im Bett zu sein, also... Findest du den Stefan denn durchaus ansehnlich? Ja, das wohl. Attraktiver Junge ist es schon. Ja. Ja. Aber ich kann es mir halt irgendwie vorstellen. Ne? Ja. Also ich wollte wirklich auf die Sache hinaus, dass du dir auch gar nicht vorstellen musst, ihn jetzt gleich zu küssen und alle Schweinereien mit ihm zu machen. Aber vielleicht wäre ein Weg, wenn ihr euch einigt, dass ihr einfach mal, ihr beiden Jungs, mit Biene einfach nur schlaft. Vielleicht wäre das schon mal der erste Schritt, ohne dass ihr euch groß anfasst. Ja, das habe ich auch schon überlegt, aber naja. Ich meine, da kannst du ja, brichst du dir ja nur keinen bei ab. Ja, also wenn, ich bin auch schon mehr auf der Seite zu sagen, ja, wir können es mal versuchen. Mhm. Also, ich will dir das jetzt auch ich will dich nicht zu sehr reindrängen in die Ecke, aber ich finde, dass man immer so alles ausprobieren sollte, habe ich auch gemacht in meinem Leben. Gerade in diesem ganzen sexuellen Bereich. Und ich weiß auch genau, ich kann es gut nachvollziehen, ich habe so viele Ängste auch gehabt und habe gesagt, nee, mache ich nicht, finde ich bescheuert, habe ich nichts mit der Mut. Und hinterher war ich immer froh, wenn ich es gemacht hatte. Entweder wusste ich dann, es ist hundertprozentig nicht mein Ding, weil ich es ausprobiert habe, oder, das gab es auch einige Male in meinem Leben, dass ich dann dachte, aha, ist doch ganz interessant. Und dadurch haben sich für mich dann noch neue Felder so aufgetan. Ja, also ein bisschen rantasten könnte vielleicht funktionieren. Ja. Also Vorschlag eigentlich. Macht doch mal eine schöne Nacht und konzentriert ihr beide euch erstmal auf Biene und dann guckt man weiter. Stefan, wäre das auch ein Kompromiss für dich erstmal? Auf jeden Fall. Ja, ne? Ja, klar. Und ich will mit euch sprechen, wenn es passiert ist. Okay. Können wir... Okay. Ihr versucht das... Kommt vielleicht Biene auch ran. Ja, dann reden wir zu viert. Wunderbar. Also ihr versprecht mir, dass ihr mich anruft, wenn es denn passiert ist. Ja, klar. Das machen wir auf jeden Fall. Und ich wünsche euch... Geht da ganz cool locker ran, Thomas. Okay. trinkt ja vielleicht ein Gläschen Bier vorher oder sowas, das lockert. Das lockert. Ich hatte mal eine wunderbare Gruppensex, ein wunderbares Gruppensex-Erlebnis im Urlaub, wo ich auch vorher dachte, das geht niemals. Da waren zwei stock-heterosexuelle Jungs dabei und zwei Frauen, zwei stock-heterosexuelle Jungs. Und wir haben alle so einen Spaß miteinander gehabt. Wir waren ganz schön angepitcht, wir hatten eine ganze Menge getrunken, das hat uns aufgelockert und die haben hinterher zu mir gesagt, das sage ich dir jetzt auch zu dir, Thomas, hätte ich mir nie vorstellen können, dass das so schön ist, aber warum, ist doch ganz cool, wir haben es mal gemacht und eine gute Erfahrung. Ja, wir versuchen romantischen Abend ein bisschen Wein oder so. Ganz genau, ich höre von euch. Jo, okay. Ihr beiden einen schönen Gruß an Biene. Ja, klar. Tschüss. Okay, mach's gut. Ciao. Ciao. Kirsten. Ja, hallo. 23 Jahre alt. Ja, hallo. Kirsten, was ist das Thema, weswegen du angerufen hast? Ja, also ich habe im Moment eine völlige Krise, weil es ist so, dass ich von meinem Bruder halt angepackt worden bin. Mhm. Und das ist jetzt schon eine ganze Weile her und jetzt geht es aber halt darauf hinaus, dass ich wahrscheinlich damit in der nächsten Zeit Probleme kriegen werde. So meine Tante, also mit der habe ich wieder Kontakt aufgenommen. Moment, jetzt einfach mal an. Wie alt ist der Bruder? 29. Du bist eine junge Frau von 23 Jahren. Genau. Dein Bruder hat dich angepackt. Was heißt das? Ich kann es nicht aussprechen. Das ist das Schlimme. Hattet ihr Sex miteinander? So ähnlich, ja. Also es war halt... Hat er dich vergewaltigt? Nein. Ist es denn zum Geschlechtsverkehr gekommen? Nein. Hat er dich an deinen Geschlechtsteilen angefasst? Ja. Hast du seine Geschlechtsteile auch angefasst? Müssen. Hat er dir gedroht? Ja. Wie hat er dir denn gedroht? Möchte ich nicht sagen, weil ich Angst habe, dann erkannt zu werden. Mhm. Hattest du in der Situation richtig Angst vor ihm? Todesangst. Ja. Musstest du ihm einen runterholen? Möchte ich nicht sagen. Mhm. Auf jeden Fall gab es eine sehr intime Situation zwischen euch. Mehrmals. Wie viel mal? Weiß ich nicht, ich habe nicht gezählt. Und seit wann läuft das schon? Das läuft nicht mehr, das war. Wie lange lief das? Seit wann? Wie alt warst du? Weiß es nicht. Also ungefähr 11. Bitte? Ungefähr 11 war ich da. Ach, du warst noch so klein. Ja. Und bis wann lief es? Ich weiß nicht. Ich kann es nicht sagen, es war ein paar Mal. Ich weiß nicht, aufgehört hat es, glaube ich, auch mit 11. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich 10 oder 11 war, ich weiß es nicht. Mhm. Aber das war auch nicht der Einzige, von da mal abgesehen. Es gab noch andere, die das mit dir gemacht haben? Ja, und ja. Unabhängig. Aus der Familie? Bitte? Aus der Familie? Ja. Der Vater? Ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen. Ich schäme mich dafür. Wann hat man denn dich in Ruhe gelassen? Wann haben alle dich in Ruhe gelassen? Ab welchem Alter? 18,5. Hast du noch andere Brüder auch? Ja, aber ich habe einen jüngeren Bruder. Mhm. Aber der, ja klar, der hat nichts gemacht, aber der hat praktisch, ja, der ist damit aufgewachsen. Die haben das alle mitgekriegt. Mhm. Also, mit meinem Bruder, das wissen wir nicht, aber... Hat deine Mutter das auch mitbekommen? Ja, ich habe es ihr sogar gesagt. Nicht das mit meinem Bruder. Du hast es ihr gesagt? Aber nicht das mit meinem Bruder. Ja, wann hast du es ihr gesagt? Weiß ich nicht, 17 oder so war ich da. Aber sie hat überhaupt nicht reagiert. Die hat einfach... Also sie stand am Herd in der Küche. Mhm. Gekochen, habe ich ihr das gesagt. Mit dem Vater? Nein, war nicht mein Vater. Hat sie einfach weiter gekocht. Aber es war jemand ganz enges aus der Familie. Ja. Neben dem Bruder. Ja, also waren noch mehrere. Ein Onkel? Mhm. schämst dich sehr, mir das zu erzählen, ne? Ja, ich hab Wahnsinnsangst. Du brauchst aber jetzt hier und... Ich hab Todesangst, weil es geht darum, dass meine Tante, mit der ich vor kurzem Kontakt aufgenommen habe, die will halt die Adresse von meinem Bruder wissen. Ich weiß die Adresse. Ich sag's ihr nicht. Und sie will die jetzt per Telekom oder sowas rauskriegen. Deine Tante weiß von allem? Nein, die weiß von gar nichts. Und warum will die Adresse rauskriegen? Weil sie sehr viel von meinem Bruder hält. Und also, es ist halt so, dass sie die Adresse rauskriegen will. Mhm. Und ich halt Angst habe, weil ich in derselben Stadt wohne wie mein Bruder, dass ich Angst habe, dass er, also dass meine Tante ihm das sagt oder von mir erzählt oder was auch immer, irgendwas wird kommen. Aber was soll sie ihm denn erzählen, wenn sie nichts von dir weiß? Nein, dass sie erzählt, wo ich wohne. Ach so, also um es klar zu sagen, du weißt ja, du hast ja von deinem Bruder, aber er weiß nicht, wo du wohnst. Nein, und du hast, weil ich mich komplett sperren lassen habe für alle Kommunikationsmittel, weil ich so eine Angst habe. Du hast tatsächlich Angst, dass dein Bruder heute nochmal zu dir käme, ja, klar, dich vergewaltigen würde, irgendwas Schlimmes mit dir anstellen würde? Oder ja, dich logisch, vielleicht, weil er mir gedroht hat. Du hast sogar Angst, dass er dich umbringt? Dass er mich umbringen lässt, ja, von also jemand anders. Weil er Angst hat, dass du redest und das alles rauskommt. Ja. Also der ist auch schon kriminell geworden, von da abgesehen. Das war auch nicht der Einzige, also deswegen kannst ich auch meinen Namen und mein Alter ändern lassen. Mhm. Aber du, ich gehe mal davon aus, dass du so ungefähr so alt bist, wie ich gerade gesagt habe. Ja. Das heißt, es sind ja sehr viele Jahre vergangen seitdem. Ja, so viele eigentlich nicht, bis wo es aufgehört hat. Ja. Weil 18,5. Also mit dem Bruder, du hast es gerade so ein bisschen missverständlich gesagt, mit dem Bruder zog sich das dann schon bis 18 hin. Na, nicht mit meinem Bruder. Der ist ja abgehauen als ich. Also mit der anderen Person? Ja, mit den anderen Personen. Also er ist abgehauen als ich so um die 13 war. Ich hab's bei uns noch nicht mehr, es wurde nicht drüber gesprochen. Warum hast du dann, also die anderen haben das gemacht, bis du 18 warst. Er ist abgehauen, als du 13 warst. Ja. Warum hast du denn so eine große Angst vor ihm? Hat er das nicht längst vergessen und verdrängt? Ich weiß nicht, kann man sowas vergessen? Männer können das manchmal vergessen, was sie angerichtet haben, ja. Aber wenn er hören würde, sei es von meiner Tante, also ich weiß auch nicht, ob ich es sagen soll, weil ich auch nicht in dem Glauben lassen will, dass er, dass er ein guter Mensch in dem Sinne ist. Natürlich hat er seine guten Seiten gehabt. Ich habe ihn auch abgöttisch geliebt. Das war ja für mich das Schlimmste, dass er dann so einen Vertrauensbruch begangen hat. Mhm. Weil das war, das war für mich Seelenmord. Ja. In dem Moment, ich habe gedacht, jetzt ist alles kaputt. Das war, als wenn eine Bombe in mir drin explodiert. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Mhm. Was veranlasst dich denn dazu zu sagen, du hast ja gerade zu mir gesagt, ich habe richtige Todesangst. Ja. Daraus schließe ich ja, dass du auch ganz konkret etwas von ihm erwartest. Wie kommt das, wenn du so lange keinen Kontakt zu ihm hattest? Ich denke, er würde ausrasten. Wenn... Alleine wenn er weiß, wo du wohnst und wenn er dich sieht, meinst du? Wenn er mitkriegt, dass ich irgendwie darüber geredet habe. Dann klar. Oder wenn er nur erfährt, dass ich mit jemandem mal darüber geredet habe, klar. Hast du jetzt hier mit mir zum ersten Mal darüber geredet? Nein. Mit wem hast du schon mal darüber geredet? In der Therapie. Du warst oder bist in einer Therapie? Ich bin seit knapp 3 Jahren Therapie. Mhm. Hilft dir das? Also im Moment nicht, weil ich über die Situation jetzt im Moment mit keinem darüber sprechen kann. Also ich habe versucht, mit einem guten Freund darüber zu sprechen. Mhm. Der hat das alles noch abgewiegelt. Aber ich habe richtig wahnsinnig Angst. Mhm. Vor allem, weil ich meiner Tante nicht. Mhm. Ich kann es im Moment auch nicht sagen, weil, also, im Moment die familiäre Situation, also ich habe eigentlich keinen Kontakt mehr mit meiner Mutter oder so. Aber die ansonsten ist die Lage so angespannt. Mhm. Da mein Opa halt im Sterben liegt, dann kann ich meine Tante, ja, will ich nicht noch mehr belasten. Pass mal auf, Kerstin, du hast so eine große Angst und du hast so einen großen Druck, das spüre ich schon, wie du jetzt hier erzählst. Und ich habe auch den Eindruck, dass du einiges nicht richtig erzählen möchtest, um vielleicht auch nicht erkannt zu werden. Ich schlage vor, dass wir dieses Gespräch hier in der Öffentlichkeit jetzt abbrechen. Und ich möchte sehr, sehr gerne, dass du gleich sofort mit meiner Psychologin, mit der Petra, die ist heute Nacht hier, eingehender und auch länger sprichst. Können wir das so machen? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie ist das so. Weiß ich nicht. Es kann ja überhaupt nichts schaden. Du kannst dann unter zwei Ohren quasi mit einer sehr kompetenten Frau die Situation nochmal richtig durchsprechen. Ich möchte dich jetzt auch nicht hier in eine Situation bringen, dass du Sachen sagst, die du so öffentlich nicht sagen möchtest und die du hinterher bereust. Ja, es ist ja so, irgendwie habe ich Vertrauen durchs Fernsehen zu dir aufgebaut, aber es ist irgendwie auch, ja, man hat doch Angst. Es ist dann doch noch was anderes irgendwie, wenn man auch weiß, es hört so viel eben, zu. Ja. Deswegen ist auch beschämend. Ja. Kerstin, wir machen das mal so. Du legst jetzt auf und Petra wird dich sofort anrufen. Mhm. Ja, machen wir das so? Ja, könnte ich eventuell nochmal, weiß ich nicht, irgendwann mal mit dir sprechen. Ja, oder so. Das können wir machen. Mhm. Ja, wir verbleiben so. Ich danke dir sehr für dein Vertrauen. Ja. Leg jetzt auf und du wirst gleich wieder angerufen. Ja, okay. Okay. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, jetzt haben wir leider nicht mehr viel Zeit, aber ich begrüße noch kurz den Axel. Und Axel ist 39 Jahre alt. Guten Morgen, Domian. Ja. Wenn ich jetzt gerade meine Vorrednerin gehört habe, sind meine Probleme eigentlich so klein, dass ich eigentlich gar nicht mehr darüber reden möchte. Denn was das Mädchen durchgemacht habe, hat, das wünsche ich keinem. Trotzdem sag doch mal, du hast ja auch einen Grund gehabt und dein Anliegen ist sicher auch für dich wichtig. Sag doch mal ein paar Stichworte. Ja, ich habe seit 1990, ist bei mir Schilddrüsenkrebs erkannt worden, durch ein Glück. Meine Tochter war 2 Jahre alt, wir haben im Bett morgens getobt, sie hat mir ihrem Füßchen vom Hals getreten, ich hatte dadurch Schluckbeschwerden bekommen, zum Arzt gegangen und die haben dann Knoten festgestellt und haben gesagt, wenn du mal Zeit hast, lässt ihn operieren. Mhm. Dann Dezember 1990 ins Krankenhaus gegangen, operiert worden. Und dann hat man mir mitgeteilt, dass ein 5 cm Tumor gefunden hat, dass es Schilddrüsenkarzinom ist und dass eigentlich überhaupt kein Problem ist, das heutzutage zu behandeln. Mhm. Dann habe ich dann einige Jahre Bestrahlung gemacht und bis sich vor 2 Jahren haben sich dann multiple Lungenmetastasen gebildet. Mhm. Und seit diesen Jahren habe ich Rippenmetastasen und Lymphknotenmetastasen und die nicht mehr durch die Radiotherapie behandelt werden können, weil sie resistent geworden sind. Dann war ich, damit kam ich eigentlich ganz in Jahren ganz gut klar. Ich bin selbstständig, bin Physiotherapeut, habe ein Therapiezentrum und eine normale Krankengymnastikpraxis. Also bin eigentlich jemand, der mit beiden Füßen auf dem Boden stand. Axel, ich muss gerade mit dich mal unterbrechen. Du hast gerade, was dich sehr ehrt, am Anfang gesagt, dass das, was du zu sagen hast, nicht schwer wiegt gegenüber dem, was wir vorher gehört haben. Ich finde, das wiegt sehr schwer. Und was du an Schicksal jetzt trägst, finde ich auch, berührt mich auch ausgesprochen sehr. Mich wundert, dass du das so eingeleitet hast gerade. Ja, ich kann nicht verstehen, dass dass Menschen gibt, die ihren Kindern oder ihren den Menschen nahesteht, sowas antun. Und mir tut das jetzt unglaublich leid, dass du jetzt so nur an den Rand gekommen bist. Du hörst unsere Hintergrundmusik und ich mich mit dir gar nicht richtig unterhalten kann. Könnten wir Folgendes vereinbaren, Axel, dass wir Freitagabend in der Sendung nochmal telefonieren miteinander? Ich möchte gerne mit dir ausführlicher noch sprechen. Ich versuche es, weil ich... Dann würden wir dich anrufen. Weil ich bin Freitagabend, bin ich unterwegs. Okay, dann kann mein Redakteur, der Wolfram Spielkowski, vielleicht mit dir noch abklären, wann du erreichbar bist. Sollen wir es so machen? Okay. Ja. Okay, Axel, mach's gut. Tschüss, bis dann. Danke bis bald. Dir. Tschüss. Ja, ciao. In der Technik Jeanette Krause. Morgen heißt unser Thema Testamente. Erzählt mir alles über Testamente, eure Erfahrungen mit Erbschaft und so weiter. Morgen 1 Uhr Radio 1 live wieder im Fernsehen. Bis dahin, ciao.